Es stand ein Mann am Siegestor, der an ein Weib sein Herz verlor, schaut sich nach ihr die Augen aus, in Händen einen Blumenstrauß. Zwar ist dies nichts Besonderes, ich aber, ich bewunder es. Erich Mühsam, geboren am 6.4.1878 in Berlin. Aufgewachsen in Lübeck, wegen sozialistischer Umtriebe vom dortigen Gymnasium verwiesen. Danach Apothekergehilfe, seit 1901 freier Schriftsteller. Auftritte mit eigenen Gedichten und Moritaten zunächst auf Berliner Brettelbühnen, wie dem Hungrigen Pegasus oder dem Kabarett zum Peter Hille. Über Wien, wo er 1906 zusammen mit Roda Roda dem Kabarett Nachtlicht angehört, gelangt er 1909 nach München, wo er bei der bayerisch resoluten Wirtin Kati Kobus im Simplicissimus auftritt. Sichtet man Mühsams Werk, so wird deutlich, dass er ebenso wie Frank Wedekind, Ludwig Thoma, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz oder Otto Julius Bierbaum zu den wichtigsten Autoren der Vortragsbühne in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg gehört. Mühsam war jemand, der querstand in seiner Zeit, den man nicht einordnen konnte in gängige Klischees, der sich nicht unterordnen wollte. Das Schicksal Erich Mühsams, sein Leben, für das sein Name durchaus charakteristisch steht, ergibt sich aus dem Widerspruch, in den fast jeder gerät, der sich mit seiner bedrückenden Realität nicht abfinden will, sondern versucht, seine gesellschaftlichen und politischen Ideale in die Tat umzusetzen. Während des Ersten Weltkriegs versucht die militärische Justiz, ihn unschädlich zu machen, indem sie ihn in ein Internierungslager steckt. Nach seiner aktiven Teilnahme an der Bayerischen Räterepublik verurteilt ihn ein Standgericht der sozialdemokratischen Regierung 1919 in einem Prozess wegen literarischen Hochverrats zu 15 Jahren Festungshaft, von denen er 5,5 Jahre absitzen muss. Danach schreibt Mühsam fast nur noch satirische Gedichte gegen Militarismus und Nationalsozialismus. Er wird vom kulturellen Leben isoliert, indem seine Bücher kaum noch gedruckt werden. Und dann, sozusagen als grausamster Höhepunkt, wird er in der Nacht des Reichstagsbrandes von den Nationalsozialisten verhaftet. Einst ein Anarchisterich, der hat den Attentaterich, er schmiss mit Bomben um sich rum, es knallte nur so bum bum bum. Einst kam der Anarchisterich an einen Schloss so fürstlich, und unterm Rock verborgen fein trug er ein Bom Bom Bombelein. Nach Haus kam Serenissimus, sprach Omnianos Vissimus und sprach viel weise Worte noch, dass alles rings nach Weisheit roch. Jedoch der Anarchisterich mit seiner Bombe seitwärts schlich und schmiss sie Serenissimo unter den Rokokopopo. War alles blass entsetzt, durchlaucht hat sich vor Schreck gesetzt, indes der Anarchisterich durch eine Seitentür entwich. Nur einer sprang beherzt herbei, zu helfen, was zu helfen sei. Doch sprach er bleich, Volk, höre nur, es ist eine Bonbonniere nur. Aber lag man auf dem Knie und heulte, jammerte und schrie und betete, du lieber Gott, schlag doch die Anarchisten tot. Drum merk dir, Anarchisterich, halt dich vom Attentaterich, kommst du zum Hofe fürstelich, geht's fürder dir vor fürchterlich. Amanda, Niemals ist es zu empfehlen, dass sich eine Maid, die liebt, ohne ihm sich zu vermählen, einem Mann zu eigen gibt. Hat sie aber doch verleugnet, einmal alle Konvention, macht sie ja sich ungeeignet, vorher für der Liebe Lohn. Denn die Männer sind doch schließlich Leute, denen nicht zu trauen, und die Folgen sind verdrießlich, ganz alleine für die Frauen. Lasst euch einen Fall berichten, wo dies klar zutage tritt, und wer Töchter hat und Nichten, sei durch ihn gewarnt hiemit. Eine Maid hat er betroffen, die stets keuschen Sinn bewies, die das Beste ließ erhoffen und die nur Amanda hieß. Doch als Leid auf Leid sich häufte, ward zuletzt sie so bedrängt, dass sie erst ihr Kind ersäufte und sich selber dann erhängt. Einem Mann nur war's gelungen, der Verführten sich zu freuen, doch sie hat sich ausbedungen, dass er sie zum Lohn sollt freien. Und so harrte sie der Heirat, doch als sie die Zeit fühlt nahen, da entschwand auf einem Zweirad jäh der saubere Galan. Und es kam die schwere Stunde, die sie ganz alleine fand, wo mit kummervollem Munde sie sich unter Schmerzen wand. Wie die Liebe selbst beseligt, ihre Folge tut es nicht, und zumal, wenn unverehelicht, eine Jungfrau Kinder kriegt. Denn die Welt findet das nicht schicklich, und Amanda floh die Welt. Ach, ihr Los war unerquicklich und besonders ohne Geld. Ganz geheim und beistandsohne unter Wimmern und Gekrächz gab sie's Leben einem Sohne, und zwar männlichen Geschlechts. Ihre Stunde war vorüber und verhallt der grause Schrei. Ach, sie wollte wahrlich lieber draufgegangen sein dabei. Erst noch war sie sehr erschüttert und der Tränen manche floß, aber dann ward sie erbittert auf den schnöden Bettgenoss, welcher sie im Stich ließ, meuchlings, ohne Geld und Unterhalt. Wütend um den Arm des Säuglings war Amandas Faust gekrallt. »Wovon soll ich dich nun kleiden und womit dich pflegen, Kind? Sage mir, wo ich uns beiden bleibe Kost und Wartung find.« Menschen fremd und angehörig stoßen mich von ihrer Tür, sagen, eine Hure wär ich. Kind, mein Kind, was machen wir? Doch das Kind mit bleichem Munde schrie, jedweder antwortbar, was ja anders auch im Grunde wohl nicht zu verlangen war. Und Amanda von dem Lager hob sich auf mit Weh und Ach, und sie sah sich wieder mager, doch sie war noch äußerst schwach. Ihre Mutterlieb erwachte, zärtlich nahm sie auf den Arm ihren Sprössling, küßt ihn sachte und presst ihn dann an sich warm. Und sie hüllt das Kind in Decken, trug es an den Ort erregt, dessen sonst zu anderen Zwecken man sich zu bedienen pflegt. Sagte, in ein besseres Leben sollst du jetzt, mein Liebling, gehen, tat ihm auch die Brust noch geben, rührend war es anzusehen. In den Trichter erst das Köpfchen, steckte sie's, oh, grausig los, drückte dann aufs Messingknöpfchen, bis das Wasser sich ergoß. Und sie sah in tausend Ängsten, wie sich's durch den Trichter wand, einen Zeh sah sie am längsten, bis auch der zuletzt verschwand. Einmal hörte sie's noch glucksen, dann ward's stille nach und nach, und um selbst sich abzumurksen, ging sie in ihr Schlafgemach. Denn in ihrem großen Kummer wollt sie sterben ebenfalls, und so legt sie sich zum Schlummer eine Schlinge um den Hals. Als man sie des Morgens weckte, fand man sie als Leichnam nur, aber wo der Säugling steckte, davon fand man keine Spur. Also starb Amanda Klopfer, dieses war ihr Vaters Narm, sie, die als der Liebe Opfer um ihr bisschen Leben kam. Schuld an ihrem Missgeschicke hatte auch die Konvention und zumal in seiner Tücke ihr Galan, der Schandpatron. und das Geld, das schon so viele hoffnungsvolle Leben fraß, war auch wieder hier im Spiele, weil sie eben keins besaß. Wär Amanda eine reiche Dame, hätt sie der gefreit, und des Kinds und ihre Leiche lebten sicherlich noch heut. Im Gasthof zur Kehle beim trefflichen Bier, wo man so gemütlich schlampamt, man, da saß gemächlich die Gruppe der vier, Apotheker, Wirt, Doktor und Amtmann. Der Apotheker ergriff das Wort und zugleich die Tageszeitung. Er schimpfte über Naturheilmord und pries seine Pillenbereitung. Dann sprach der Wirt, ihm war es klar, dies Leben war viel zu teuer, und Schuld an allem Unglück war die verfluchte Brandweinsteuer. Der Amtmann trieb eifrig Politik, bei agrarischen Fragen schon stand man. Er predigte über Rinderkolik, denn er selbst war früher mal Landmann. Sah sich der Doktor im Kreise um, er räusperte sich und spuckte, und rings war alles mäuschenstumm, und jeder zum Doktor guckte. Der aber sprach, der Jammer der Welt, hört zu, nur dieses ist er. Die Mopsbande, die zum Monde bellt, sind alles stupide Philister. Prost, riefen da alle dem Doktor Ruhm, er hat die Wahrheit gesprochen. Herunter das blöde Philistertum, Philister zu Kreuze gekrochen. Die Mitternacht zog an der Kehle vorbei, die vier saßen weisheitsversunken und haben die ganze Philisterei in Grund und Boden getrunken. Dämmerung. Traurig ist's und jämmerlicht, wenn der Mensch im Dämmerlicht früh den Weg nach Hause sucht und dabei die Welt verflucht. Aus dem grauen Pflasterstein grinst Verzweiflung, Laster, Pein, und vom schwanken Lampenpfahl flackert Aberwitz und Qual. In des Menschen bangem Leid stöbert die Vergangenheit, und er steigt voll Scham und Schmach einer späten Hure nach. Festgeschnürt der Hosengurt, der Darm ist leer, der Magen knurrt. Auf morschem Rock glänzt Fleck bei Fleck, darunter starrt das Hemd von Dreck. Aus Pfützen schlürft das Sohlenloch. Wer pumpt mir noch? Wer pumpt mir noch? Wer pumpt mir einen Taler noch? Kein Geld, kein Schnaps, kein Fraß, kein Weib. In müden Knochen kracht der Leib. Die Nacht ist kalt, es kratzt das Stroh, die Laus marschiert, es hupft der Floh. Die Welt ist groß, der Himmel hoch, wer pumpt mir noch, wer pumpt mir noch, wer pumpt mir einen Taler noch? Noch einen einzigen Taler nur, für einen Schnaps, für eine Hur, für eine Hur, für eine Braut, das Leben ist versaut, versaut. Nur einen Taler helft mir doch, wer pumpt mir noch, wer pumpt mir noch, wer pumpt mir einen Taler noch? Erziehung. der Vater zu dem Sohne sprecht. Zum Herz- und Seelengleichgewicht, zur inneren Zufriedenheit und äußeren Behaglichkeit und zur geregelten Verdauung bedarf es einer Weltanschauung. Mein Sohn, du bist nun alt genug. Das Leben macht den Menschen klug, die Klugheit macht den Menschen reich, der Reichtum macht uns Herrschern gleich. Und Herrschen juckt uns in den Knöcheln von Kindesbein bis zum Verröcheln. Und sprichst du, Vater, es ist schwer, wo nehm ich Geld und Reichtum her? So merk, sei deines Nächsten Gast. Pump von ihm, was du nötig hast. Sei's selbst sein letzter Kerzenstumpen. Besinn dich nicht, auch den zu pumpen. Vom Pumpen lebt die ganze Welt. Glück ist und Ruhm auf Pump bestellt. Der Reiche pumpt den Armen aus, vom Armen pumpt auch noch die Laus. Und drängst du dich nicht früh zur Krippe, das Fell zieht man dir vom Gerippe. Drum pump, mein Sohn, und pumpe dreist. Pump anderer Ehre, pump anderer Geist. Was andere schufen, nenne dein. Was andere haben, steck dir ein. Greif zu, greif zu. Gott wird's dir lohnen. Hoch wirst du ob der Menschheit thronen. Ewig gleich ging Cleus Leben, eheloser Einsamkeit. Theo wohnte gleich daneben, mit der Seele sehnsuchtsweit. Cleo, Theosee, Theo, Cleosee, und um beide war's sogleich geschehen. Weo, Cleo, weo, Theo. Beide Herzen bebten bange, beide träumten heiß und schwer. Beide quälten sie sich lange, beide liebten sie sich sehr. Cleo, Theo segnet, Theo, Cleo segnet, wenn sie täglich ihm, er ihr begegnet. Weo, Cleo, weo, Theo. Theo hätt ihr gern gebeichtet, dass sein Herz nach ihr begehrt. Cleos Blick hätt gern geleuchtet, gern hätte sie ihm gehört. Cleo, Theo sehnt, Theo, Cleo sehnt, heiße Sehnsucht beider los verschönt. Weo, Cleo, weo, Theo. Aber Theo zögert schüchtern, ihr zu geben den Bescheid. Und auf beider Angesichtern nagte der Entsagung Leid. Cleo, Theo scheut, Theo, Cleo scheut, bis es beide ihrer lieb gereut. Weo, Cleo, weo, Theo. Theo wagte nichts zu sagen und so blieb er unvermählt. Cleo wagte nicht zu fragen, ob ihr Theo noch so fehlt. Cleo, Theo miet, Theo, Cleo miet, und von beiden alle Freude schied. Weo, Cleo, weo, Theo. Theo ward des Sehnens müde, Cleo ward des Wartens satt. Still floss eines Wassers Friede eine Stunde vor der Stadt. Cleo, Theo floh, Theo, Cleo floh, und im Wasser fanden sie sich so. Weo, Cleo, weo, Theo. Auf des Wassers dunklem Grunde war's zur Einigung zu spät. Ihrer Leichen bleich im Bunde sprachen Wellen das Gebet. Cleo, Theo küsst, Theo, Cleo küsst, doch sie haben nichts davon gewusst. Weo, Cleo, weo, Theo. Folg mir in mein Domizil, liebes Kind, und frag nicht viel, wirst schon alles lernen, wirst schon alles sehen. Liest nicht in den Sternen, was dir heut noch alles kann für Heil geschehen. Stehst herum in Nacht und Wind, komm, bei mir ist's warm, mein Kind, geb dir einen Taler, koch dir ein Glas Tee, einen Emmentaler essen wir selbander auf dem Kanapee. Bleibst bei mir bis früh am Tag, geht dann jeder, wo er mag, ich zum Redakteure, du, wohin dich's treib. Morgen küsst ich schwöre, dich mein guter Nachbar, mich des Nachbars Weib. Meta und der Finkenschafter. Herr Kunze stand als Hausverwalter in Lohn bei einem Häuserwirt und seine Tochter in dem Alter, wo so ein Mädchen liebend wird. Er war ein Wittmann, sie war weise, seitdem Frau Kunze jüngst entschlief, sie teilten sich ihr Amt, wenn leise des Nachts des Hauses Klingel rief. Doch nach und nach ergab Herr Kunze sein Witwerherz dem Alkohol und überließ die Pförtnerpfunze der Tochter samt des Hauses Wohl. Er schlief so fest als wie ein Igel, doch Meta, denn so hieß das Kind, schob treu besorgt des Tores Riegel für Herrschaft sowie Hausgesind. Erst 15 und noch unerfahren erwuchs sie neben dem Portal. Herr Kunze meint, in ihren Jahren hat's Zeit noch, sie erfährt's schon mal. Und sie erfuhr's nur wenig später und, wie so oft auf schlimme Art, die Mütter sterben und die Väter versaufen Pflicht und Gegenwart. Es wohnte dort in Aftermiete im Bodenstübchen ein Student, ein Finkenschafter, Halbsemide, rothaarig mit Kritiktalent. Der hatte einmal schon beim Scheuern das gute Mädchen angegrenzt, doch deucht ihn, nächstens zu erneuern, die Freundlichkeiten sei gewinst. Nun hat er freilich zu dem Schlosse den Schlüssel, so wie jedermann als zahlungsfähiger Hausgenosse ein solches Möbel fordern kann. Doch einst, in seines Nachttischs Lade, vergaß er ihn mit Vorbedacht, trank mit den Finken Limonade und redete die halbe Nacht. Er sprach von den sozialen Pflichten, verwarf den Zweikampf voller Hohn und ihm begeisternd beizupflichten, versäumte kein Kommiliton. Dann trennt man sich mit Händedrücken, auch unser Studio ging nach Haus und unterwegs sah er die Tücken, die ihn beseelten, einzeln aus. Dann riss er an des Hauses Glocke um 5 Minuten nach 2:30 und Meta kam im Unterrocke zu sehen, wer es so spät noch sei. »Verzeihen Sie«, so begann der Bube, »die Störung, teuerste Mamsell, denn ich vergaß in meiner Stube versehentlich den Hausschlüssel.« Und während er die Zähne fletschte aus falscher Liebenswürdigkeit, nahm er den rechten Arm und quetschte ihn um den Leib der jungen Maid. Zwar wehrte sie sich erst des Bösen, doch zog er ein 5-Mark-Stück vor, begann vorn ihr das Hemd zu lösen und küßte sie aufs linke Ohr. Nun könnte man mit Recht erwarten, er trüg sie in sein Kabinett, spielt dort sein Spiel mit offenen Karten, ein ehrlich Liebesspiel im Bett. Dann hätte sie mit 15 Jahren geliebt, und das ist nicht so jung, und tät ihn ewiglich bewahren in dankbarster Erinnerung. Jedoch der rote Finkenschafter zog sie im Hausflur nackend aus und riss aus einem Brennholzklafter, der da lag, einen Scheit heraus. Den ließ er lichterloh entflammen und selbst entblößt, so gut wie ganz, vollführt er mit dem Kind zusammen um diese Fackel einen Tanz. Dann rief er aus, »Ist dieser Fetisch nicht edler als die Sinneslust, mein Kind, o bleibe stets ästhetisch!« und griff ihr an die weiße Brust. Und ohne ihr Gefühl zu kennen, löscht er die Glut, die er entfacht, ließ nur den Scheit zu Ende brennen und wünscht ihr trocken gute Nacht. Doch Meta blieb zurück und weinte und staunte dessen, was sie sah. Sie wusste nichts, wiewohl sie meinte, dass nicht genug mit ihr geschah. Dann nahm sie ihre paar Gewänder und ging zu Bett. Doch schlief sie nicht. Sie dachte nur an ihren Schänder und an sein rotes Bocksgesicht. Besudelt blieb ihr ganzes Leben, vergiftet war ihr reiner Sinn. Sie wollte sich nur ästhetisch geben und wurde Frauenrechtlerin. Nur einmal hatte sie für Liebe 5 kümmerliche Mark erwischt, doch waren dabei ihre Triebe mit dem Scheitholze aufgezischt. O, kommt mir nicht mit eurem keuschen, ästhetisch lüsternem Gegrein! Ein liebes Mädchen zu enttäuschen, vermag in Wahrheit nur ein Schwein! Jeden packt einmal die dicke Liebe, packt einmal die feiste Leidenschaft, und sie dauert bis zu dem Betriebe eines Tags der heilge Fleiß erschlafft. Mit der Tatkraft schwindet die Begeisterung, Schwer und Weh und Übermut entschwebt. Trotz der schamigen Gefühlsverkleisterung, welcher die Gewohnheit sich bestrebt. Kritisiert wird, wo man sonst geschmachtet, die Figur, der Zuschnitt des Gewands, wird mit nörgelndem Verdruss betrachtet, des bislang geliebten Gegenstand. Auch der Spendeneifer ist geschwunden, früher war ein liebreiches Geschenk, mit entzücktem Opferstolz verbunden. Heute schmerzt es nur im Handgelenk, und die Hand, die sonst in weichen Wellen glättend hinfuhr, wo sich zeigt ein Weh, legt sich neuerdings in solchen Fällen schwer und wuchtig auf das Portemonnaie. Freund hat dich gepackt, die dicke Liebe, und erfüllt dich feiste Leidenschaft. Prüfe wohl, wann dir zu dem Betriebe eines Tags der heilge Fleiß erschlafft. Denn das ist die gottgewollte Stunde, abzuschließen mit entschlossenem Schnitt, wo als neuer Mensch zum ewigen Bunde mit der Frau man zum Altare tritt. Kleiner Roman. Sie lernte Stenografin, er war en gros Commis, im Speisewagen traf ihn ein Blick. Er liebte sie. Auf einer Haltestelle brach man die Reise ab, wo selbst er im Hotelle sie als sein Weib ausgab. Nicht viel, dass man sich fragte, doch küssten sie genug, und als der Morgen tagte, ging schon der nächste Zug. Nach einer kurzen Stunde fand ihre Fahrt den Schluss. Er nahm von ihrem Munde noch einen heißen Kuss. Er sah sie schnupftuchwinkend noch stehen zum letzten Mal und in sein Auge blinkend sich eine Träne stahl. Er soll sie heut noch lieben, sie war so drall und jung. Ihr ist ein Kind geblieben und die Erinnerung. Was ist der Mensch? Ein Magen, zwei Arme, ein kleines Hirn und ein großer Mund und eine Seele, das Gott erbarme. Was muss der Mensch? Muss schlafen und denken, muss essen und feilschen und Karren lenken, muss wuchern mit seinem halben Pfund, muss beten und lieben und fluchen und hassen, muss hoffen und muss sein Glück verpassen und leiden wie ein geschundener Hund. Alles habe ich gekostet, Liebe, Kampf und süßen Wein, doch nun ist mein Beil verrostet und haut nirgends mehr darein. Und am Boden liegt zerschlagen meines guten Trunks Pokal, und der liebsten Augen sagen, lieber Freund, es war einmal. Dank euch, freundliche Symbole, ihr gebart mir dies Gedicht, aber zu der Schießpistole greife ich noch lange nicht. Weiter, weiter, unermüdlich, westlich, östlich, nördlich, südlich, suche, Seele, suche. Suche nur, kannst doch nichts finden, Sonnenstrahlen, Sonnenschwinden, fluche, Seele, fluche. Nördlich, südlich, westlich, östlich, such das Glück ist köstlich. Suche, Seele, suche. Suche, dass die Sterne stieben, wird dich doch die Welt nicht lieben. Fluche, Seele, fluche. Nördlich, östlich, westlich, Himmel, Erde, Schmuck und festlich. Suche, Seele, suche. Schönheit, Freuden, Räusche, Frieden sind dir Seele nicht beschieden. Fluche, Seele, fluche. Mit dem Fahrschein bahnbehördlich, westlich, östlich, südlich, nördlich. Suche, Seele, suche. Dein Glück vorübertreiben, hinter Schnellzug, Fensterscheiben, fluche, Seele, fluche.